Die Ratzetrink AG haben wir im Jahr 2006 gegründet und das gesamte Unternehmen ist eigentlich vollständig von Anfang an abgebildet durch Komponenten, die die einzelnen Schritte des Unternehmens durchführen. Das heißt also, wenn man sich das so vorstellt, produzieren wir die Fruchtsäfte selber? Machen wir natürlich nicht, wir kaufen sie direkt bei der Obstkälterei ein. Stellen wir selber daraus Konzentrat her? Machen wir auch nicht, sondern wir lassen das durch eine Kälterei auch durchführen. Machen wir den Versand selber, die Abfüllung selber? Machen wir auch nicht selber. Das ist alles komplett rausgegeben. Das heißt, jeder einzelne Arbeitsschritt, der an dem Produkt dranhängt, ist als Auftrag an ein Fremdunternehmen rausgegeben. Und dann sozusagen auf der Informationsebene stellen wir selber die Rechnung, betreiben wir selber die Website, indem wir die technisch umsetzen, machen wir auch alles nicht selber. Das sind auch alles Dienstleister, die mit reingenommen sind. Das heißt, Ratzetrink ist eigentlich ein Netzwerk, das besteht aus lauter einzelnen Komponenten oder Dienstleistern, die in unserem Auftrag arbeiten. Und wenn nichts Außergewöhnliches passiert, muss ich zu dem Zeitpunkt gar nichts tun. Ich beschäftige mich all dem, was außerhalb des normalen Falls ist. Also neue Produkte entwickeln, wenn Probleme irgendwo auftauchen, wie die zu handeln sind, mit den Komponenten, mit den Auftragnehmern verhandeln. Da sind so viele Sachen, die da noch übrig bleiben an Tätigkeiten, die reichen, meinen Tag auszufüllen. Im Unternehmen arbeiten hieße, selber die Pakete packen und selber die irgendwie zur Post bringen. Das würde mir aber die Möglichkeit nehmen, mich ein bisschen rauszuziehen und zu überlegen, wie können die neuen Produkte aussehen, wo soll die Reise hingehen, wie können wir in einer gewissen Form wachsen, wie können wir uns verändern. Und diese Gedanken über das Unternehmen, die ich mir dabei mache, und das ist eigentlich am Unternehmen arbeiten. Im Produktionsprozess war es eben so, dass wir am Anfang gesagt haben, einer produziert den Saft bzw. das Konzentrat, der nächste füllt ab und der übernächste versendet. Da sind jetzt zwei zusammengezogen, dass man sagt, da spart man eben Transportwege mit dabei. Insofern ist da auf jeden Fall relativ viel Feintuning auch gelaufen. Ich kannte die Bag-in-Box-Verpackung aus meiner ersten Firma. Das ist ein Speiseöl, das in dieser Verpackung ist. Also es ist im Prinzip ist die Flüssigkeit in einem Beutel und der Beutel in einem Karton. Und wenn man die Flüssigkeit rauszapft, kommt kein Sauerstoff rein, sondern es kommt nur die Flüssigkeit raus. Und die Flüssigkeit drin weiß gar nicht, dass es eine geöffnete Packung ist und wird auch nicht schlecht. Ob jetzt aber Fruchtsaftkonzentrate in so einer Verpackung funktionieren, hat bisher niemand ausprobiert. Ich hatte also einen kleinen Obsthof gefunden und hatte dem dann diese 150 Kilo senden lassen und gesagt, probier mal, ob das mit deiner Maschine geht. Der hat es dann gemacht. Ich habe ihm natürlich da auch vorher gesagt, dass es ein ganz großes Ding wird und war also da bereit, das auch viel Energie mit reinzustecken, das auszuprobieren. Und dann hatten wir die ersten Prototypen, ich glaube 50 Produkte waren es dann nachher, und die haben wir versucht wirklich zu verkaufen. Und wir haben es hinbekommen, dass Leute diese Produkte zu dem Preis, den wir uns vorgestellt haben, wie er nachher am Markt sein muss, zu dem Preis auch wirklich loszuwerden. Es gab also Kunden davon, aus dem eigenen Freundeskreis, aber immerhin, die bereit waren, dafür Geld auszugeben, was wir uns da ausgeheckt hatten. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wo wir dann wussten, okay, das kann funktionieren. Und so ist man sozusagen mit diesem Topfschlagenmodell und auf Irrwegen irgendwo dahin gekommen, bis man gesehen hat, was müssen meine Komponenten eigentlich können, wie müssen die eigentlich ticken. Und so ergibt sich das so langsam und fügt sich irgendwann zusammen. Das ist also am Anfang ein großes Gewaber und man hat so keine Ahnung, ob es überhaupt funktionieren kann. Und irgendwann kristallisiert sich dann was raus und man sagt, jo, das kann was werden. Naja, also es hat so angefangen, dass wir nach über 20 Jahren Erfahrung im Versandhandel auch mal gesagt haben, eigentlich wissen wir über Versandhandel und alles, was so passieren kann mit allen Eventualitäten und vielen Speziallösungen und all den vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben, so viel, dass es eigentlich Sinn macht, dieses Wissen anderen anzubieten. Und so ist dann der Gedanke bei uns gereift, dass wir gesagt haben, wir stellen diese Dienstleistung einfach mal zur Verfügung und zum Versandhandel gehört eben alles das, was man sich klassisch vorstellen kann, von der Auftragsannahme über die Auftragsverarbeitung, das Konfektionieren von Paketen, das Aussenden von Paketen und wie das dann immer so ist, nicht alle Kunden sind immer erreichbar, Pakete kommen auch mal zurück, es geht was schief, es geht was verloren und all das sozusagen rund um dieses Versenden von Waren, das ist eigentlich unsere Aufgabe, das können wir ziemlich gut, glaube ich, und das haben wir dann auch angeboten und ja, das läuft auch sehr gut. Also grundsätzlich technisch ist das immer so, dass man natürlich jedes Produkt irgendwo handeln kann. Die Frage ist immer, macht es immer bei jedem Produkt Sinn? Wir haben in den letzten Jahren ganz oft Anfragen gehabt von jungen Unternehmen, von Gründern, die noch nie ein einziges Paket versandt haben und wo wir auch gesagt haben, guckt euch das erstmal an. Was wollt ihr eigentlich? Wie soll euer Geschäft aussehen? Was stellt ihr euch vor? Wie reagieren eure Kunden? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch einen gewissen Erfahrungsschatz erstmal selbst sammelt, um halt wirklich zu sehen, wie funktioniert das eigene Geschäft? Wie funktionieren die Kunden? Was wollen die Kunden? Denke ich überhaupt richtig? Ist das, was ich mir vorstelle, mit meinem Produkt auch genau das, was die Kunden wollen? Wenn die Praxis zeigt, dass da manchmal doch Dinge sich in den ersten Wochen, wenn man dann so live und in Farbe am Markt ist, sich Dinge nochmal unter Umständen dramatisch drehen. Und technisch gesehen, wie gesagt, ist das eigentlich ganz einfach. Es gibt bei allen Shop-Komponenten, wo wir also auch da helfen können und entsprechend einen Shop anbieten, technische Schnittstellen, die man einfach so ausgestalten kann, dass wir die Daten, die dort in dem Shop sozusagen einlaufen, übernehmen und dann in einem System verarbeiten können. Weil der Witz an der ganzen Sache ist natürlich auch, dass Sie als Gründer nicht jeden Handgriff selber machen müssen, sondern die Dinge so weit, wie es irgend geht, automatisiert sind und damit natürlich also auch Sie den Kopf frei haben, um an Ihrem Unternehmen zu arbeiten. Also in dem Augenblick, wenn ich Ware versende, erwartet der Kunde heutzutage ja auch, dass er die Rechnung bekommt. Meistens ist es so, dass die Rechnung direkt im Paket liegen soll. Es gibt sogar, wenn ich ins Ausland versende etc., die Anforderung, dass die Rechnung im Paket liegen muss und die Fakturierung bzw. dann die Zahlungseingangsgeschichten, die können wir natürlich auch anbieten. Macht eigentlich auch Sinn. Aber es ist natürlich auch so, dass bestimmte Dinge einfach erst einmal irgendwo auch in dem Konzept des Gründers, des jeweiligen Unternehmens irgendwo feststehen müssen. Weil was man ja oftmals in technischen Abläufen macht, man bildet eigentlich mit bestimmten Software-Einstellungen, Programmierung den Betriebsablauf ab. So wie Sie sich vorstellen, wie Ihr Unternehmen laufen soll, wie Sie wollen, dass Ihre Kunden behandelt werden. Und wenn Sie gar nicht wissen, wie Ihr Unternehmen in der Praxis letztendlich funktionieren soll, dann ist es auch schwierig, da eine Matrix zu schaffen, wie das Unternehmen abgebildet werden soll. Weil das, was wir uns unter Umständen denken, ist zwar für uns und für Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, toll und hilfreich, aber für Sie vielleicht gar nicht gut, weil Ihre Kunden was ganz anderes wollen. Und von daher ist es einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie wissen, das und das funktioniert, so nehmen meine Kunden das Produkt an, das will ich genauso haben und dementsprechend dann also auch ein bisschen die Erfahrung für sich auch haben, zu wissen, was funktioniert eigentlich in meinem Unternehmen und was ist eigentlich sozusagen die Praxis in meinem Unternehmen, weil sonst haben Sie eine ganz schwierige Situation, Ihr Unternehmen auch vernünftig weiterzuentwickeln. Ja, wir als Bankkomponente stehen Ihnen zur Verfügung in vielen Teilbereichen, nicht nur in dem Teilbereich Zahlungsverkehr und Kredit, sondern wir haben auch andere Lösungen, auch das Thema, wie können Ihre Kunden bei Ihnen bezahlen und so weiter. Wir haben uns mal mit dem Professor Faltin zusammengesetzt als Commerzbank und haben gesagt, wie schaffen wir es, dass wir das unterstützen, dass wir hier mit Ihnen zusammenarbeiten und daraus ist erstmal entstanden, dass wir unsere 3 oder 4 Kontomodelle, die wir in der Bank fahren für Geschäftskunden, dementsprechend, wenn wir eine Empfehlung bekommen, für Sie anpassen. Also wir sollten zusammen mal drauf gucken, wenn Sie da Interesse dran haben bei einer Bank, wo können wir Kosten minimieren, wo können Sie Kosten sparen. Das ist immer ein großer Punkt. Der zweite Punkt, Kreditkarte, den Sie offen ansprachen. Alles, was mit Finanzierung zu tun hat bei Existenzgründern, ist halt eine Kreditprüfung. Das wissen wir. Dass es oft zum Problem wird. Da gibt es Möglichkeiten, über Bürgschaftsbanken zu arbeiten, über Sonstiges. Es ist aber bei uns im Haus so, dass das Thema Kreditkarte, da gibt es eine Lösung für. Das ist so eine Payback-Kreditkarte, wo Sie einfach Geld drauf einzahlen können und damit dann auch arbeiten können. Die Thema Kreditfinanzierung ist da schon etwas schwieriger, müssen wir im Einzelfall betrachten. Aber auch da ist es so, dass wir da was machen können. Thema Lastschrift Obligo, ich glaube, dass da sind Sie ganz konkret drauf eingegangen, ist auch ein Thema, was wir uns individuell angucken müssen, ist aber bei Existenzgründungen nicht ausgeschlossen. Also denke ich, dafür stehen wir auch heute hier, mein Kollege und ich, wir stehen auch oben am Stand. Kommen Sie auf uns zu, reden Sie mit uns und dann können wir auch individuell da Lösungen finden und wir haben dann mit dem Herrn Faltin extra Lösungen für Sie besprochen. Wir Banker prüfen natürlich sehr gerne das Geschäftsmodell, soweit wir es verstehen, das kann man auch so deutlich sagen. Und da insbesondere natürlich die Zahlen. Das ist für uns immer ein wichtiges Thema. In die Verhandlung gehen kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie direkt auf die entsprechenden Geschäftskundenbetreuer zu, gebe Ihnen gerne noch eine Visitenkarte da von mir und dann gehen wir in die Einzelverhandlung. Es ist so, dass wir erstmal das Thema uns der Idee angucken und Sie uns natürlich davon überzeugen müssen, dass es wie bei jedem Geldgeber. Da geht es auch eher darum, was wollen Sie für Finanzierungen haben. Also wenn wir mal über 10.000 Euro Überziehungskredit nachdenken oder über 500.000 Finanzierungen, da muss man im Einzelfall sehr genau drauf gucken. Da pauschal zu sagen, wie gehe ich daran? Wir gucken uns den Businessplan an, wir gucken uns Sie als Gründer an, das ist uns sehr wichtig. Und gehen dann in die Prüfung dazu. Ich betreibe eine Internetplattform, das ist vielleicht ein bisschen anders als sozusagen die anderen Dienstleister hier, die sozusagen Saft handeln oder wo noch reale Güter sind. Bei uns gibt es sozusagen virtuelle Güter wie Namen für Startups oder Designs, wie Logo-Designs, die werden erstellt in Designwettbewerben. Und wir machen das so, wir haben keine festen Angestellten, sondern wir haben eine Crowd von registrierten Kreativen aus ganz Europa, sind ungefähr 20.000 Leute, die mitmachen. Und es funktioniert so, wenn man jetzt unsere, ich sag mal, Designer, die völlig frei sind, irgendwo in Europa tätig sind, gerne auch mal von den Kanarischen Inseln aus oder so, wir bekommen einen Auftrag rein und die Designer entscheiden sich, also der Auftraggeber setzt den Preis fest. Typischerweise sind unsere Kunden Startups, die sagen, okay, ich brauche jetzt endlich meinen Firmennamen, mir fällt nichts Gutes ein oder die Domain ist weg, ich mache einen Wettbewerb, ich setze den Preis fest und dann schreiben wir das aus in unserer Crowd und Ideen kommen rein. Das heißt, wir sind ein ganz kleines Team, wir sind 6 Leute in Berlin, handeln aber ungefähr 300 Designaufträge im Monat. Also ein Volumen, wenn man jetzt sieht, für eine Agentur müssten wir wahrscheinlich 100 Leute sein oder so, um das zu machen. Also wir haben sozusagen die Designkomponente, wenn man das so sehen möchte, outgesourced. Und das ist natürlich jetzt ein großer Teil unserer Arbeit. Ich habe das Unternehmen jetzt vor 3,5 Jahren gegründet und was ich über die Gründungszeit gemacht habe, ich habe natürlich immer geschaut, im Internet gibt es halt viele gute, ich würde es jetzt erstmal kleine Tools nehmen, aber ich denke, das ist für einen Gründer super hilfreich, dass man sich auch überlegt, okay, ich muss jetzt zum Beispiel, ich habe meine ersten 3 Angestellten, wie mache ich die Lohnabrechnung für die? Dann suche ich mir vielleicht ein Online-Tool, wo ich relativ einfach die Lohnrechnungen machen kann, dass man mit solchen Sachen startet. Ich will ein Newsletter rausschicken, dass man da immer schaut, was hat man für Services und nicht, wie ich es auch teilweise gemacht habe, mit den Entwicklern in Eigenentwicklungen zu gehen, weil fast jedes Problem wurde halt auch schon mal draußen gelöst. Fast alle unsere Kunden sind halt Gründer in der Frühphase, die suchen bei uns einen Namen oder die lassen sich erst das Logo gestalten und es bringt natürlich auch die Probleme der Rechnungsanschrift mit. Viele machen auch gerne sowas, die haben vielleicht schon einen Namen im Kopf, aber gar nicht die Firma angemeldet und haben natürlich das Problem, ist das schon eine Firmenrechnung oder ist das noch eine Privatrechnung? Das sind so sehr beliebte Praxisprobleme, die dann auch bei uns aufschlagen, wo wir dann auch sagen, sorry, tut uns leid, die Firma gibt es ja noch gar nicht. Also gefühlt für den Gründer ist die schon da, aber rechtlich noch nicht. Ist natürlich auch schwierig, wie man das dann sozusagen später ins Firmenvermögen reinbringt. Ich habe den Eindruck, man soll sich möglichst früh als Gründer ausgeben, weil man muss ja auch die Idee seiner Gründung teilen. Und die Reihenfolge typischerweise, das Erste, was man, wenn man einen Namen gefunden hat, was mich nochmal interessieren würde, ist, wer von Ihnen hat sich denn selbst seinen Firmennamen ausgedacht? Vielleicht können wir mal Handzeichen geben. Und wem von euch ist es leicht gefallen? Also war das nicht schnell? Eigentlich ganz gut, weil also ich habe das auch gemacht und mir ist es sehr schwer gefallen. Und danach kamen wir mit Namensfindungswettbewerben. Vielleicht die Reihenfolge, was typischerweise Gründer machen. Wenn man den Namen hat, lässt man sich eigentlich ein Logo gestalten. Weil mit dem Logo kann man sich relativ günstig eine Visitenkarte machen lassen. Und ich glaube, damit ist man schon mal dialogfähig. Das nächste ist dann eigentlich eine PowerPoint-Vorlage, dass man das Logo nimmt, die Farben und damit hat man ja eigentlich was, mit dem man die Kommunikation vielleicht mit Investoren oder wo man mal die Bank beeindrucken will oder so irgendwas losstarten kann. Und ich glaube, dann dauert es erstmal eine Zeit, bis man vielleicht weitergeht und sich eine Webpräsenz macht, je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell hat. Also das ist das, was wir so in unseren Wettbewerben als Reihenfolge beobachten. Bei uns war es auch so, dass wir fast gezwungen wurden, aufgrund der Marktverhältnisse mit Komponenten zusammenzuarbeiten. Wir hatten damals eine sehr tolle Idee bezüglich unserem Produkt und innerhalb von einem halben Jahr, innerhalb von einem Jahr hat sich einfach der Markt komplett gewandelt und wir mussten unser Produkt umstellen und ich habe sozusagen mit den Entwicklern gesprochen und die meinten, können wir nicht. Also waren wir halt gezwungen, uns Hilfe zu holen. Es ging darum, dass wir Sprachtechnologien in unser System mit einbauen mussten und ja, sozusagen Linguisten, Wissenschaftler, die sich da in diesem Bereich auskennen, anzustellen, wäre einfach nicht im Budget gewesen. Also haben wir uns überlegt, wer ist dafür zuständig, wer kennt sich damit aus. Dann haben wir uns halt verschiedene Forschungseinrichtungen herausgesucht und haben mit denen gesprochen. Und das Schöne war, dass wenn man mit denen spricht und man dieses Wort Fördermittel in den Mund nimmt, man gleich in ein anderes Level kommt. Also wir hatten ein Gespräch mit einer Forschungseinrichtung und ja, da war so eine Sachbearbeiterin und wir haben erzählt, was wir gerne machen wollen. Und sie meinte so, ja, könnten wir mal überlegen, ob man da vielleicht ein Projekt draus machen kann. Und dann meinten wir, ja, da würde es so ein Förderprojekt geben von Berlin, also dieses, diesen Transferbonus, mit dem man kleinere Projekte finanzieren lassen kann. Und dann stand sie auf und meinte, wartet kurz, ich hole meinen Chef. Also sozusagen diese Technologiekomponente auszulagern, war für uns essentiell und hat uns einen sehr starken Sprung nach vorne gebracht. Wir hätten es alleine nicht machen können und an dem Punkt war halt einfach die Arbeit mit den Technologieunternehmen, mit den Forschungseinrichtungen dann von Vorteil. Und hat man seinen Partner gefunden in diesem Bereich oder seine passende Komponente, dann ist es auch ein Thema, wo man dann auch weiterarbeiten kann. Also es bleibt ja nicht bei einem Projekt, es geht dann weiter, die Forschungseinrichtungen treten dann auch an einen ran und sagen, hallo, wir haben hier noch ein Förderprojekt, wollen wir es nicht zusammen machen? Und so kommt dann eins zum anderen und so kann man halt wirklich hochqualifiziertes Know-how ins Unternehmen bringen durch solche Technologiekomponenten. Wir haben uns früher gleich geoutet, wer wir sind, weil es auch im Verhandeln mit verschiedenen Unternehmen vom Vorteil war, weil man zum Anfang noch so einen Welpenschutz hatte, den man natürlich dann nach einer bestimmten Zeit dann nicht mehr genießt. Aber wir haben uns immer früh geoutet und haben auch immer ehrlich kommuniziert, wer wir sind und was wir vorhaben. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man diese Komponente outsourced und dafür dann auch bezahlt, dass die Forschungseinrichtung dann dafür vertraglich so gebunden ist, dass alle Ergebnisse, die dabei während der Forschung entstehen, nur zu dem Zwecke der Partnerschaft verwendet werden dürfen und darüber hinaus nicht. Das Schöne dabei ist halt auch, wenn man mit diesen Technologieunternehmen oder mit diesen Forschungsunternehmen zusammenarbeitet, dass die auch auf einen Pool von Technologien zurückgreifen können, die bereits entwickelt worden sind. Natürlich ist es ein Risiko, dass die Technologieergebnisse, die dabei erzielt worden sind, anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Wo man aber aufpassen muss, ist einfach, dass die Möglichkeiten, die man an Technologie geboten bekommt, diese dann auch nutzt und damit dann einen Technologievorsprung im Wettbewerb hat und einfach schnell sein muss.